doch unerreichbar sind. Gib Acht, dass dir auf Erden nicht dein Glück entrinnt. Nicht in blauen Fernen siehst du, was dein Herz begehrt. Versäum nicht, was die Erde dir so gern wünscht. Glaub nicht, dass die Seligkeit auf fremden Welten thront, weil das Glück in Wirklichkeit in deinem Herzen wohnt. Lockt aus weiten Fernen auch geheimnisvoll ein Licht. Greif niemals nach den Sternen, du erreichst sie. Greif niemals nach.